Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Menschen von nebenan hören Sie heute ein Gespräch mit Katharina Gehlig, einer jungen Malerin, die in ein paar Tagen erst 35 Jahre alt wird, sich aber in der Kunstszene bereits einen Namen gemacht hat. Guten Morgen, Frau Gehlig. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Am kommenden Donnerstag, genau an Ihrem Geburtstag, wird Ihre, das müssen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal auf der Zunge zergehen lassen, 20. individuelle Ausstellung eröffnet. Mit 35 ist das eine überaus beachtliche Leistung. Können Sie sich nach diesen ganzen Erfolgen überhaupt noch an Ihre erste Ausstellung erinnern? Ja, natürlich. So etwas vergisst man nicht. Das war vor etwa 13 Jahren. Ich war Anfang 20 und im 6. Semester meines Kunststudiums, als mich die Inhaberin der Galerie Der Schwarze Rabe bei der Jahresausstellung der Kunstakademie ansprach. Sie fragte mich, was ich denn dazu sagen würde, wenn sie meine Bilder ausstellen würde. Ich habe es selbstverständlich sofort zugesagt und dachte zuerst, dass es genauso eine Gruppenausstellung wie an der Kunstakademie werden sollte. Ein paar Tage später verstand ich dann in einem Gespräch mit Frau Rabe, dass sie nur meine Bilder zu zeigen gedenkt. Da habe ich es ernsthaft mit der Angst zu tun bekommen. Aha, interessant. Sie wirken heute so routiniert, dass man sich das kaum noch vorstellen kann. Ihre Angst war aber nicht so stark, dass Sie zwischendurch überlegt hätten, das ganze Projekt wieder abzusagen, oder? Oh doch, ich fühlte mich damals nicht reif genug. Und es war auch irgendwie beschämend für mich, dass plötzlich ganz unbekannte Menschen in mein Leben und meine Gefühle eindringen sollten. Denn die halte ich ja alle auf der Leinwand fest. Ich dachte, ich müsse mich dann vor der ganzen Welt rechtfertigen. Dafür, was ich bin und was ich empfinde. Ja, das ging mir damals alles durch den Kopf. Durch die erste Ausstellung habe ich viel über mich gelernt und begriffen, dass ich mich als Künstlerin nicht verschließen darf, wenn ich die Malerei zu meinem Beruf machen und damit meinen Lebensunterhalt verdienen will. Diese Perspektive dürfte Ihnen aber so unbekannt nicht gewesen sein. Schließlich sind Sie in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Ihre Mutter ist auch Malerin, Ihr Vater und auch Ihr Großvater waren international anerkannte Künstler. Das war vielleicht auch das Problem, denn ich fühlte mich immer gezwungen, den Ansprüchen meiner Familie gerecht zu werden. Wissen Sie, mein Vater ist gestorben, als ich 6 war. Und das war ein Schock für mich. Bis dahin habe ich die ganze Kindheit in seinem Atelier verbracht. Dieses war für mich ein ganzes Universum, meine ganze Welt. Als ich 2 war, hat mein Vater mir beigebracht, wie ich den Bleistift und den Pinsel halten soll. Nach seinem Tod habe ich mich ganz zurückgezogen und wollte alles so machen, wie mein Vater es gemacht oder von mir erwartet hätte. Auch beim Malen? Vor allem beim Malen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie mein Vater das Motiv dargestellt hätte, an dem ich gerade arbeitete. Meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass ich als Kind sehr verträumt war. Sie wusste aber nicht, dass ich im Kopf ständig mit meinem Vater gesprochen habe. Die Menschen um mich herum hingegen schienen mich kaum zu interessieren. Und dann kam die Ausreise nach Deutschland, ein Land, dessen Sprache ich als 7-jähriges Kind noch nie gehört hatte. Wir sind 1992 als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wie hat dieses 7-jährige Mädchen die ersten Tage in Deutschland erlebt? Ich war sehr neugierig. Deshalb war für mich einfach alles interessant. Sämtliche Details dieser neuen Welt nahm ich begeistert auf, aber gleichzeitig fühlte ich mich meistens sehr einsam. Naja, ich kannte ja niemanden und verstand auch nichts von dem, was die Leute zu mir sagten. In der Schule ging es anfangs auch nicht besser. Ich war die Neue in der Klasse und fühlte mich ziemlich isoliert. Vom Kunstunterricht war ich aber von Anfang an sehr angetan. Der ging auch ohne Deutschkenntnisse und dort spürte ich die alte Geborgenheit, die ich aus dem Atelier meines Vaters kannte. Die ersten anderthalb Jahre in Deutschland haben Sie mit Ihrer Familie in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt. Sind da keine Freundschaften entstanden? Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Das war keine besonders schöne Zeit für mich. Da habe ich erfahren, dass man auch große Einsamkeit empfinden kann, wenn man mit vielen Menschen auf engstem Raum zusammenleben muss. Ich glaube, den anderen erging es da ähnlich. Auf Ihren Bildern sind immer Menschen zu sehen, darunter oft eine junge Frau, die den Eindruck erweckt, als ob sie nicht dazugehören würde, als ob sie gerade unter den vielen Menschen allein dastünde. Ist es Ihre Absicht, auf die soziale Ausgrenzung hinzuweisen, die Sie erlebt haben? Eine ganz bewusste Absicht vielleicht nicht. Vielmehr das Bedürfnis, die verschiedenen Bilder und Erlebnisse aus meinem Leben darzustellen. Ihre Arbeiten erinnern mich dabei oft an Träume. Weil sie teilweise aus meinen Träumen kommen. Ich schöpfe meine Inspiration aus meinen Träumen. Sie sind eine Paraphrase meines Lebens. Sie müssen wissen, ich träume sehr bildhaft. Wenn ich ins Bett gehe, beginnt für mich jeden Abend eine neue Reise. Mal durch bereits Erlebtes, mal durch neu erdachte Fantasiewelten. Auch das Malen selbst ist für mich wie ein Traum. Wenn ich einen Pinsel in die Hand nehme, benutze ich keine Skizzen und auch meist keine Fotos. Die Bilder existieren alle schon in meinem Kopf. Ich muss sie nur in mir entdecken und zu Papier bringen, also malen. Das sagt sich so einfach, nur malen. Sicherlich kann man zwar einige Maltechniken erlernen, doch ohne Talent kommt man wohl nie über ein gewisses Niveau hinaus. Das ist richtig. Talent allein reicht aber auch nicht, wenn man wirklich gut sein möchte. Dazu gehören auch noch Ausdauer und Fleiß. Mit der Malerei ist es ähnlich wie mit dem Klavierspiel. Es erfordert unheimlich viele Stunden mühseligen Übens, Tag für Tag. Talent ist notwendig, damit ein Bild lebt und nicht nur technisch perfekt ist. Mein Professor sagte immer, dass in der Malerei drei Dinge wichtig sind. Ein gutes Auge, um die Welt richtig zu sehen, ein empfindsames Herz und saubere Pinsel. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Frau Gehlig, sehen Sie sich angesichts der neuen Ausstellung heute als erfolgreiche Künstlerin? Der Erfolg an sich war nie das Ziel. Aber ich weiß noch ganz genau von meinen Eltern, dass es im Leben eines Künstlers auch darauf ankommt, von seiner Kunst den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Unter diesem Gesichtspunkt bin ich sicherlich erfolgreich. Ich bin finanziell unabhängig und sehr stolz darauf. Was die künstlerische Perspektive angeht, würde ich das Urteil lieber den Besuchern überlassen. Ich versuche nur zu tun, was ich am besten kann. Was sind Ihre künstlerischen Pläne für die Zukunft? Ich will malen. Andere Pläne habe ich nicht. Frau Gehlig, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Ausstellung und vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und uns einen so offenen Einblick in Ihr Leben gewährt haben. Ich habe zu danken für die interessanten Fragen und die Möglichkeit, meine Sicht der Dinge darzulegen. Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2.